dran, Alter, was für eine Nummer, 0863. Hallo? Hallo? Hallo, wer ist denn da? Ist das die Frau Holmes? Ja. Hallo? Hallo. Hallo. Hallo. Wer ist denn da? Der CTR. Was gibt's, mein Freund? Ja, ich will jemanden grüßen. Ja? Ja. Du bist auch Mod, ne? Ja. Und du hast doch mal gesagt, dass MTH größer wird als Musik, wenn er am Start ist, ne? Als Jam, oder? Ja, klar. Aber jetzt hast du es auch gemerkt, dass es doch nicht geht, ne? Nee, das ist scheiße, Mann. Und ich hab mit dir gewettet, oder? Ja. Was schuld ich dir? Hä? Ja, wir haben 100 Euro abgemacht, oder? Hä? 100 Euro hatten wir abgemacht, ne? Nee, Kasten Bier war das. Du hörst dich so traurig an, Mann. Willst du nicht auch bei uns lieber Moderator werden und nicht da bei diesen MTH? Ich bin gar nicht bei MTH. Doch. Bist du nicht mehr? Nein. Ich dachte, warst du jetzt dick im Geschäft und so. Na. Hä? Die haben mich aufgeregt, die Leute, Mann. Warum? Ja, sind doch... Ja, weil einfach keine Listen und so, ne? Ja, das ist auch... Da kannst du noch die ganzen Remixe online stellen, mein Freund. Bringt einfach nichts. Ja. Digga, Skill. Ja, ja. Guck mal, ohne Scheiß, Mann. Hier, Musik.jam ist einfach das Beste. Ja, klar. Das gibt nichts Besseres. Wird es auch nicht mehr geben. Ja, ist schon klar, oder? Okay. Ja, so, wen willst du denn jetzt grüßen? Den MDK, den Mopi. Ja. So, dann die Micha will ich grüßen. Ja. Die Domi. Ja. Und... Boah, pennt man ja ein, Alter. Hä? Ja, weiter. Den Tracer will ich grüßen. Ja, bist fertig? Hä? Okay, mehr? Nee. Okay. Alles klar dann, ne? Viel Erfolg bei MTH. Ja, warte mal. Ja. Such dir noch Moderatoren. Ja, wir brauchen... Ja, gute. Gut, ja, ich bin gut. Bist du? Ja, wirklich. Ich hab dich am ICQ, Digga, ne? Und immer wenn du on air warst, hab ich gesagt, komm, go, will den Peak schaffen. Ja, 100 ist geworden, Mann. 100? Oha. Ja, aber nicht schlecht. Stage, okay, hast du ordentlich Skill, wie ich sehe dann. Ja, okay. Richtig. Ja, okay, Raute-Musik.casting, ne? Ja, und Raute... Nee, gar nichts ist. Tschüss, mach's gut. Ja, hat eh noch keiner verstanden. Tschüss. Doch, hat jeder. Tschüss, Pissbär, tschüss. Have fun, gell? Ja, gell. Ja, have fun, tschüss.